Kundgabe 2754. Empfangen am 25. und 26.05.1943. Umgestaltung der Erde. Neue Erde. Zeitgesetz. In welcher Weise die Umgestaltung der Erde vor sich gehen wird, das können die Menschen der Jetztzeit nicht begreifen. Und darum erscheint es ihnen auch als Unmöglichkeit, dass Menschen dieser Erde die neue Erde beleben sollen, selbst wenn ihnen die Entrückung der Gläubigen verständlich ist. Die Menschen dieser Erde lassen nur gelten, was die Naturgesetze zur Grundlage hat. Bei der Umgestaltung der Erdoberfläche aber ist der göttliche Wille in einer Weise tätig, die für den Menschen unfassbar wäre, so er sie erleben, das heißt, den Vorgang betrachten könnte. Es ist gewissermaßen eine Wandlung, die nicht an Zeit und Raum gebunden ist, denn der Wille, die Kraft und Macht Gottes ist außergesetzlich wirksam. Es ist wohl eine fortschreitende Entwicklung, die sich aber in einer Zeit vollzieht, die für die Menschen eine Geschwindigkeit bedeuten würde, die ihnen unfasslich wäre. Denn Raum und Zeit bestehen nur für das noch unvollkommene Wesenhafte und im Besonderen für das höchst entwickelte, jedoch unvollkommene Wesen für den Menschen. So aber der Mensch selbst nicht mehr ist, wenn die Entrückten als einzige lebende Menschen von der Erde genommen sind, ist auch das Zeitgesetz hinfällig. Also kann Gott seinen Willen sofort zur Tat werden lassen, so dies seiner Weisheit entspricht. Er kann also seine Gedanken als Schöpfung in die Welt stellen. Er kann das ihm widersetzliche Geistige in die Schöpfung bannen, die seiner Weiterentwicklung dienlich ist. Und er kann diese Schöpfungen entstehen lassen, im Moment, weil sein Wille allein dazu genügt. Gott selbst ist der Gesetzgeber in seiner unendlichen Schöpfung. Und seine Gesetze sind in seiner unübertrefflichen Weisheit begründet. Immer aber ist der Zweck der Gesetzmäßigkeit das Ausreifen des Geistigen, weshalb dieses sich in die göttlichen Gesetze fügen muss, so wie es reifen soll. Hat jedoch eine Erlösungsperiode ihren Abschluss gefunden mit dem letzten Gericht, mit der endgültigen Scheidung des Gott zustrebenden und Gott widersetzlichen Geistigen, so wird das Letztere erneut gebunden in der Form, während das Erstere die Form verlassen kann und nur durch die Weisheit und den Willen Gottes noch eine Zeit die Außenform behält zur Gründung eines neuen Menschengeschlechtes. Das erneute Binden in der Form aber bedarf keiner Zeitspanne, weil es nicht vor den Augen der Menschen vor sich geht, die wohl die Zerstörung der alten Erde erleben, nicht aber die Umgestaltung dieser. Ihnen ist aber der Zeitbegriff genommen, so dass sie völlig darüber im Unklaren sind, wie lange Zeit vergangen ist, bis sie der neuen Erde wieder zugeführt wurden. Die Erinnerung an die alte Erde ist ihnen nicht genommen, und darum erkennen sie die Macht und Kraft Gottes und seine Liebe und preisen und loben ihn und sind ihm in tiefer Dankbarkeit ergeben. Die Wunder der neuen Schöpfung erfassen sie durch ihren tiefen Glauben. Das heißt, sie wissen, dass bei Gott kein Ding unmöglich ist und nehmen daher alles auf mit kindlicher Selbstverständlichkeit, weil sie durch die Liebe auch im rechten Verhältnis eines Kindes zum Vater stehen und sein Walten und Wirken anerkennen. Ihr Glaube ist so tief, dass sie für alles Wunderbare die Erklärung haben in der Allmacht, Weisheit und Liebe Gottes. Und also erscheint ihnen nichts unmöglich. Sie zweifeln nicht. Sie grübeln und überlegen nicht, wie das Umgestaltungswerk vor sich gegangen ist und welche Zeit Gott dafür benötigt hat. Sondern sie betrachten alles als den formgewordenen Willen Gottes, weil sie wissend geworden sind durch ihren Glauben und ihre Liebe und sie auch die neue Schöpfung betrachten als das, was sie ist, als Hülle des Geistigen, das noch unentwickelt ist und zur Reife gelangen soll. Und wer darum weiß, dem ist nichts mehr wunderbar, denn er findet in dem Zweck der Schöpfung die Erklärung für jeglichen Vorgang. Amen.